Ist Newtons Gravitätigkeit natürliches Gesetz? Natürlich nicht, eher ein Verbrechen, ich hab sie nicht bestellt. Gerade gegen seine Apfelfalle hab ich mich gewehrt. Sie wurde gegen meinen Willen trotzdem installiert. Seitdem hat sich mir die Fliegerei um einiges erschwert. Holt sie die Firma wieder ab, dann bleibe ich kulant. Tut sie's nicht, dann sage ich jetzt und hier, dass ich für nichts mehr garantiere. Selbst in einem Schwerkraftregelkreis kann die Regel leicht zerbrechen. Und das ist nur für bleierne und flügelarme Verbrechen. Natürliches Gesetz, natürlich nicht, eher ein Verbrechen, ich hab sie nicht bestellt. Gerade gegen seine Apfelfalle hab ich mich gewehrt. Sie wurde gegen meinen Willen trotzdem installiert. Seitdem hat sich mir die Fliegerei um einiges erschwert. Holt sie die Firma wieder ab, dann bleibe ich kulant. Tut sie's nicht, dann sage ich jetzt und hier, dass ich für nichts mehr garantiere. Selbst in einem Schwerkraftregelkreis kann die Regel leicht zerbrechen. Und das ist nur für bleierne und flügellahme Verbrechen.